Die Desperados schwärmen aus an stummen Zeichen, schnell erkannt. Die Magie der Nacht, sie lässt nur das Gefühl regieren. Die Magie der Nacht lässt Kinder Träume wiederkehren. Schnelle Küsse, Hunger nach Geborgen. Dann zahl ich gern jeden Preis. Die Magie der Nacht, sie lässt nur das Gefühl regieren. Die Magie der Nacht, lässt Kinderträume wiederkehren. Die Magie der Nacht, sie lässt nur das Gefühl regieren. Die Magie der Nacht, lässt Kinder Träume wiederkehren. Die Magie der Nacht, sie lässt nur das Gefühl regieren. Die Magie der Nacht, lässt Kinder Träume wiederkehren.